Pick Up the Pieces. 13 Minuten nach 500,6 Motor FM ist hier. Ja, in Berlin gibt es ja alle möglichen Traditionen, auch die eine oder andere tatsächlich sehr originäre, beispielsweise die rund um den 1. Mai in Kreuzberg. Da haben ja allerlei Mai-Feierlichkeiten immer stattgefunden und vor genau 20 Jahren, 1987, hat das begonnen. In den letzten Jahren hat die Traditionspflege ein wenig nachgelassen, aber in diesem Jahr will man es teilweise nochmal wissen. 20 linke Gruppen haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Anke Müller war heute bei einer Pressekonferenz, aber zunächst wollen wir nochmal hören, wie das damals so war. Vor 20 Jahren, Radio 100, ein alternativer Sender, hatte damals unter anderem diesen Reporter hier auf der Straße. Ja, ich stehe etwas südlich des U-Bahnhof Görlitzer Straße und da ist ja ungefähr vor einer Viertelstunde Bolle ausgeräumt worden. So schilderte am 1. Mai 1987 ein Reporter des Senders Radio 100, wie die Situation in den Straßen Kreuzbergs aussah. Schuld daran hatte auch die Polizei, wie ein Mitschnitt des Polizeifunks beweist. Der ist damals beim gleichen Sender ausgestrahlt worden. 181 für 137. Wie viele Störer sind denn da? Sind denn überhaupt Störer zu erkennen? Ja, verteilt 100 bis 150. Hier eine typische Eskalation. Ohne Sinn wird Tränengas abgeschossen. Hier geht jetzt die Eskalation von Seiten der Polizei. Bitte sofort auffordern, diese Kräfte hier zurückzuziehen. Die Polizei musste sich für Stunden aus Kreuzberg zurückziehen und ist erst spät in der Nacht der Situation wieder Herr geworden. Daraus ist der 1. Mai-Mythos entstanden, dem in den letzten Jahren allerdings nicht mehr so richtig Rechnung getragen wurde. Jetzt zum Jubiläum hatte es bis vor kurzem noch so ausgesehen, dass sich die Linke auch diesmal nicht auf gemeinsame Aktionen am Tag der Arbeit einigen konnte. Jetzt scheint aber doch ein gemeinsamer Plan zu existieren, inklusive Sicherheitskonzept. Um 18 Uhr gibt es eine Auftaktkundgebung am Lausitzer Platz. Danach zieht der Tross durch Kreuzberg vorbei am Maifest und endet am Spreewaldplatz zur Abschlusskundgebung. Die Forderungen der Linken sind die alten. Peter von den autonomen Kommunisten. Aber der 20. Jahrestag für uns hat er auch diese Bedeutung, dass er Kulminationspunkt ist der autonomen und außerparlamentarischen Linken. Und wir können feststellen, dass sie gerade an diesem Tag wieder besonders viele Leute dafür interessieren, auch wieder das Wort Klassenkampf im Mund zu nehmen. Bei seinem Klassenkampf will er aber unerkannt bleiben. Mit großer dunkler Sonnenbrille und Basecap erklärt er weiter, dass der Protest der autonomen Kommunisten auch und besonders gegen den Berliner Senat gerichtet ist. Das sieht der linke Nachwuchs genauso. Carlo von den antifaschistischen Revolutionären schildert, ebenfalls vermummt, woran seiner Ansicht nach das System krankt. Wir sagen, die Debatten um die Jugendlichen, wie sie zurzeit geführt werden, sind der Angstschweiß der Herrschenden. Sie wissen, dass die Jugend nicht ruhig bleiben wird, wenn sie 2/3 von uns in Elend abschieben werden. Sie gucken nach Frankreich und sie haben Angst, denn sie denken, dass hier genau die gleichen Sachen passieren können wie in den französischen Vorstädten. Und wir sagen, wenn die Politik so weitergeht, ja, dann werden wir diese Verhältnisse wie in den französischen Vorstädten schon sehr bald haben. Der Ton ist also aggressiv. Das Bündnis rechnet auch mit Gewalt, vornehmlich allerdings seitens der Polizei. Gegen aggressive Polizisten soll dieses Jahr erstmals mit modernen Mitteln vorgegangen werden. Jeder Demonstrant ist aufgerufen, Übergriffe mit dem Handy zu fotografieren und per MMS an eine eigens freigeschaltete Nummer zu senden. Diese Bilder sollen dann später von den Rechtsanwälten der Opfer eingesehen werden können. Mehr als 5000 Demonstranten erwartet das Bündnis am 1. Mai. Öffentlich erklärt haben sie, dass sie keine Eskalation wollen und niemand verletzt werden darf. So richtig wollen sich da nicht alle dran halten. Das linke Ums ganze Bündnis zum Beispiel ruft bei YouTube zu Krawallen auf. Wäre er es nicht schon, man müsste den 1. Mai in Berlin für tot erklären. Zugrunde gegangen zwischen Revolutionssimulation und Maibaumsause. Protektionistischer Standortdemo und infantiler Regression. Maifestbespaßung und Arbeitsfetischismus. Erstickt nicht etwa an Passivität, sondern an Pseudoaktivität. Tja, solche Sätze, dass man die immer noch hört im Jahre 2007. Nun gut, am 1. Mai, wie gesagt, wir werden natürlich auch Bericht erstatten über das, was passiert an diesem Tag in Kreuzberg, auch über die anderen Aktivitäten in Kreuzberg, Maifest und so weiter und so fort. Hier sind die Foo Fighters, Monkey Wrench.